Bist du neu in Berlin? Kennst du niemanden? Fühlst du dich einsam? Hast du keine Wohnung? Dann komm zu uns. Denn wer hat immer ein offenes Ohr, eine offene Tür? Wir! Wer bietet dir Feten und Freunde? Wir! Wo ist immer ein Zimmer frei? Wir! Wer bietet dir die Lösung aller deiner Probleme? Wir, die Burschenschaft! Mittelpunkt der studentischen Verbindung ist das sogenannte Haus, meistens eine große Villa in einem besseren Stadtteil. Hier treffen sie sich alle. Die Füchse, das sind die frisch geworbenen, gekeilten Mitglieder, die durch eine Probe, zum Beispiel durch Fechten, später zum Vollmitglied, zum Burschen aufsteigen, sich aber bis dahin unterordnen müssen. Die Burschen, die den aktiven Stamm der Mitglieder bilden und Funktionärsarbeit machen, und natürlich die alten Herren, Burschen, die ihr Studium beendet haben. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend und trinkt nicht so viel Bier. Meine Damen und Herren, mittlerweile befinden wir uns in etwas aufgelösterer Atmosphäre. Da lässt schon mal der eine oder andere das Glas umfallen. Aber um den Dreck kümmern sich ja die Füchse. Hoffentlich bemerkt das niemand. Oh, da sehe ich gerade, der Vorsitzende regt sich. Hey Rudolf. Das ist ganz klar. Wie Rudolf? Was? Silenzium! Konstatiere, eo ipso, Fall bei Rudolf. Er hat mit einem Bierschießer bierherrlich verkehrt. Das elende Bierschwein soll sich auf den Stuhl, der auf der Kneipptafel steht, begeben und ist von allen Bierfunktionen und vom Biergenuss ausgeschlossen. Rauchen und Reden sind untersagt. Bitte mich herauspauken zu dürfen. Das elende Bierschwein Rudolf will sich aus dem Bierverschiss herauspauken. Wer ist Bierschisser? Rudolf! Was ist Rudolf? Bierschisser! Ist jemand da, der den einfachen Bierschisser aus dem Bierverschiss herauspauken will? Sein Pass, ne? Dann muss das Bierschwein selbst austrinken. Ja. Oh, ne. Oh, Rudolf. Zum Wohl. Zum Wohl, Rudolf. Das, Alter. Rudolf hat sich aus dem einfachen Bierverschiss herausgepaukt. Wer ist bierehrlich? Rudolf! Was ist Rudolf? Bierehrlich! Prost, Rudolf! Was? Alles gut, aber echt, du.